Kapitel 8, Übung A8. Auf der Party von Wilhelm. Hören Sie die Gespräche. Notieren Sie die fehlenden Informationen. Hallo Martina, wie geht es dir? Ich habe dich ja lange nicht gesehen. Hallo Katrin, danke, mir geht es gut. Dir auch? Arbeitest du noch bei Siemens? Ja, natürlich. Und es macht mir noch immer Spaß. Arbeitest du noch als Lehrerin? Nein, ich bin im Moment zu Hause. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet und seit einem Jahr habe ich einen kleinen Sohn. Was? Das ist ja toll. Ich gratuliere dir. Wie heißt denn dein Sohn? Er heißt Moritz. Ach, er ist so süß. Du musst ihn mal sehen. Wohnst du noch mit Thorsten zusammen? Nein, ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Sie ist in der Augustusstraße. Ich habe eine tolle Aussicht über die Stadt. Das ist doch im Zentrum, oder? Ja, ich wohne genau über dem Restaurant Milano. Du kannst mich doch mal besuchen. Ja, gerne. Ich wohne jetzt am Stadtrand in einer sehr kinderfreundlichen Umgebung. Aber die Einkaufsmöglichkeiten sind dort nicht so gut. Ich komme gern mal bei dir vorbei. Kann ich meinen Sohn mitbringen? Natürlich. Sind Sie ein Kollege von Susanne? Ja, wir arbeiten im gleichen Büro. Ich heiße Stefano. Freut mich. Ich heiße Katrin. Kommen Sie aus Italien? Ja, ich komme aus Mailand. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Wo haben Sie das gelernt? Ich habe an der Technischen Universität München Informatik studiert und bin danach in Deutschland geblieben. Sind Sie eine Freundin von Susanne? Ja, ich kenne Susanne schon lange. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Was machen Sie jetzt? Ich arbeite bei Siemens als Sekretärin. Ich besuche aber abends noch einen Informatikkurs und einen Französischkurs. Einen Informatikkurs? Warum? Mein Beruf macht mir Spaß, aber ich möchte nicht die nächsten 100 Jahre Sekretärin bleiben. Italienisch finde ich auch eine sehr schöne Sprache. Wie Französisch. Italienisch ist einfacher als Deutsch. Wollen Sie auch Italienisch lernen? Ja, später vielleicht. Im Moment habe ich keine Zeit.